Deutschland habe die Bedingungen erfüllt, die eine Reise der Bundestagsabgeordneten nach Incirlik möglich machten, so Mevlüt Çavuşoğlu. Deutschland waren für eine Erlaubnis Bedingungen gestellt worden. Deutschland hat diese Bedingungen erfüllt. Es hat erklärt, dass die Bundestagsresolution juristisch nicht verbindlich ist. Ende vergangener Woche hatte Regierungssprecher Steffen Seibert festgestellt, dass eine Anfang Juni vom Bundestag beschlossene Resolution rechtlich nicht bindend sei. In der Resolution war der Massenmord an christlichen Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnet worden. Außenminister Çavuşoğlu zeigt sich zufrieden. Deutschland hat verstanden, wie es sich gegenüber der Türkei zu verhalten hat und dass es die Türkei nicht nach Belieben behandeln kann. Jedem, der sich anständig verhält, sehen wir positiv entgegen. Mit der Verabschiedung der Armenier-Resolution hatte sich Deutschland nach dem Verständnis der türkischen Führung offenkundig unanständig verhalten. Ankara weigerte sich daraufhin, Bundestagsabgeordnete zu den rund 240 Bundeswehrsoldaten reisen zu lassen, die auf dem türkischen NATO-Stützpunkt Incirlik stationiert sind. Um sich nicht geschlagen zu geben, habe die Türkei gekontert, analysiert der Spitzendiplomat AD Uluç Özülker. Die Folge sei ein politisches Armdrücken gewesen. Man gelangte schließlich an einen Punkt, an dem dieses Armdrücken eine ernste Belastung der bilateralen Beziehungen wurde. Beide Seiten haben sich auf einen Mittelweg geeinigt und Zugeständnisse gemacht. Deutschland beteiligt sich mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Maschinen sind auf der Luftwaffenbasis Incirlik stationiert. Aufgrund der türkischen Weigerung, Bundeswehrabgeordneten Zugang zu gewähren, hatten deutsche Politiker und Militärs Überlegungen angestellt, die Kampfflugzeuge der Bundeswehr gegebenenfalls nach Jordanien oder Zypern zu verlegen und von dort aus an der NATO-Operation gegen die IS-Terrormiliz teilzunehmen. Das Drängen der deutschen Abgeordneten habe an Drohung gegrenzt und sei nach den Kriterien internationaler Diplomatie unanständig gewesen, meint der Ex-Diplomat Özülker. Das Verhalten der Abgeordneten sollte die Türkei in einer schwächelnden Phase in die Knie zwingen. Dass ihnen das nicht gelungen ist, ist sehr erfreulich. Die Reise nach Incirlik soll nun voraussichtlich zwischen dem 4. und 6. Oktober stattfinden.